Let's turn to Revelation chapter 14. Blättern wir zur Offenbarung Kapitel 14. And keep a finger there and we'll turn to Psalm 116. Dann haltet dort euren Finger und wir gehen zu Psalm 116. Let's pray. Dann wollen wir beten. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. That we can just based in your presence. Dass wir uns darin like, baden können in deiner Gegenwart. Yeah, like basting in the sun. So wie wir in der Sonne auch braten. Yeah, braten is a good word. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. Amen. In Jesu Namen. Amen. I thought you loved his word tonight. Mögt ihr dieses Wort nicht heute Abend? I love his word. Ich mag dieses Wort. His word. Sein Wort. Yeah. Psalm 116. Vers 116, Vers 1. I love the Lord because he hears my voice. Ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme. Doesn't get any better than that right there. Und es wird nicht besser als da. I love the Lord because he hears my voice. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme. And my supplications. Und mein Flehen. Because he has inclined his ear to me. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr. Therefore I shall call upon him as long as I live. Und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. It's pretty amazing when God, when you know that God heard you. Es ist doch erstaunlich, wenn wir wissen, dass Gott uns gehört hat. I was last week I was just really tired and worn out physically, emotionally, spiritually, just the whole apartment thing and everything else. And letzte Woche da war ich ziemlich ausgelaugt, physisch, seelisch, geistlich, die ganze Sache mit der Wohnung und all dem. I just rolled over. I said, Lord, give me a word, please. Just a word for me, from you. Und ich habe einfach zum Herrn gesagt, bitte schenk mir ein Wort, einfach ein Wort von dir an mich. I feel weak. Ich fühle mich schwach. Open the Bible. Ich habe die Bibel geöffnet. First verse I read was in Joel. Und der erste Vers, den ich las, war in Buch Hiob. And I said, not in Joel. Ah, Joel, pardon. Joel. There's nothing in Joel except judgment. Und es gibt doch nichts in Joel außer die richterliche Situation. I said, oh Lord, not judgment. Und ich habe gesagt, Herr, kein Gericht. And then I looked at verse 10. Dann habe ich nachgesehen im Vers 10. Verse that my eyes looked at. Der erste Vers, auf den meine Augen eben fielen. And it said, let the weak say, I am strong. Und da heißt es, lass die Schwachen sagen, ich bin stark. I thought, wow, I just heard from God. Und ich habe mir gedacht, ich habe gerade von Gott gehört. He heard my voice. Er hat meine Stimme gehört. Look at verse 15. Schaut euch den Vers 15 an. Precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. What? So funny about that. Precious in his sight. Kostbar in den Augen des Herrn. Who are the godly ones? Wer sind die Frommen? But the ones who hear his voice. Sind diejenigen, die sein Wort hören. The ones who want to hear his voice. Diejenigen, die seine Stimme hören möchten. To be godly is to walk with God. Fromm zu sein bedeutet, mit Gott zu wandeln. To walk with God is to hear his voice. Und mit Gott zu wandeln bedeutet, seine Stimme and zu hören. I love the Lord because he hears my voice. Und ich liebe den Herrn, weil er meine Stimme hört. I got an email yesterday, last night. Actually, this morning I got this. So heute in der Früh habe ich ein E-Mail erhalten. And it is not this one. Oh, I took the wrong paper. Oh, I have it here somewhere. No, I don't have it here. Well, anyway, I know what the email was about. Den falschen Zettel erwischt, aber yesterday, ich weiß, worum es geht. Yesterday afternoon at 12 o'clock. Also gestern Nachmittag um 12 Uhr Mittag war es. In Alma Ata. There was a car accident. Geschah ein Autounfall. And three people died. Drei Menschen starben dabei. Pastor Dimi. Gromov. And his wife and child. Seine Frau und sein Kind. But precious is the sight. Precious in the eyes of God. Aber kostbar ist in den Augen des Herrn. Is the death of the God, of his godly ones. Ist der Tod seiner Frommen. If you look at Revelations 14. Wenn ihr Offenbarung 14 aufschlagt. Pastor Dimi Gromov, the son of Pastor Vladek Gromov. Pastor Dimi Gromov war der Sohn von Pastor Vladik Gromov. Car accident. Ein Autounfall. I think it was Spurgeon who said this. Ich glaube, bei Spurgeon finden wir folgende Worte. He said, precious means this. Er hat gesagt, kostbar bedeutet They folgendes. They shall not die prematurely. Sie sollen nicht vor der Zeit sterben. They are immortal till their work is done. Sie sind unsterblich bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Arbeit getan ist. And here in Revelation 14, und hier in Offenbarung 14, and I heard a voice from heaven saying, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel. Verse 13. Oh, pardon. Chapter 14. Vers 13. I heard a voice from heaven saying, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Yes, says the Spirit. Ja, spricht der Geist. That they may rest from their labors. Damit sie ruhen von ihren Werken, for their von deeds, ihren Mühen. For their deeds follow with them. Denn ihre Werke folgen ihnen nach. That they may rest from their labors. Damit sie ruhen von ihren Mühen. And now is the time to labor. Jetzt ist die Zeit der Mühen. And when we're taken, wenn wir dann weggenommen which werden, will not be a moment before God's time. Das wird nicht einen Moment vor der Zeit Gottes sein. It will be in God's time. Es wird im Zeitplan Gottes some geschehen. Some people earlier, some people later. Manche Leute früher, manche später. In John chapter 21. In Johannes 21. Jesus told Peter how he would die. Da hat Jesus dem Petrus vorausgesagt, wie er sterben würde. You will stretch forth your hands. Er wird seine Hände ausstrecken. And you will glorify God. Du wirst dann Gott damit verherrlichen. Peter knew exactly what that was. Und Petrus wusste ganz genau, was das that was war. Crucifixion. Es war die Kreuzigung. And his first question was, und seine erste Frage war, what about him? Was ist mit ihm? Does he get crucified too? Wird er auch gekreuzigt werden? What does it matter to you, Peter? Was kümmert das dich, Petrus? You follow me. Du folge mir nach. What does it matter to you if he is alive till I return? Was kümmert es dich, wenn er bis zu dem Moment an lebt, an dem ich wiederkomme? You follow me. Du folge mir nach. And I just am touched by this right here, that they may rest from their labors. Ich bin einfach sehr berührt von dem hier, dass sie ruhen von ihren Mühen. Blessed are the dead who die in the Lord. Und gesegnet sind die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. And the Spirit says yes. Und der Geist sagt yes, ja. Blessed are they. Ja, gesegnet sind sie. That they may rest from their labors. Damit sie ruhen von ihren Mühen. Wow. Now's the time to labor. Jetzt ist die Zeit der Mühen. Now's the time to put everything I've got into being in God's will. Jetzt ist es an der Zeit, alles da hineinzulegen, um in den Willen Gottes zu gehen. I was talking to Marcus this morning about just whether we should put air conditioning in this building. Heute in der Früh habe ich mit dem Markus darüber gesprochen, ob wir hier in diesem Gebäude eine Aircondition einrichten sollen. I said, well, how long will we be in this building? Ich habe gesagt, nun, wie lange werden wir in diesem Gebäude bleiben? I don't know. Ich weiß es nicht. Maybe until we have Sunday morning service, Sunday night service and Saturday night service. Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo wir am Sonntag in der Früh, am Abend und auch am Samstagabend Gottesdienste haben werden. Well, wouldn't it be incredible? Wäre es nicht unglaublich? What is happening over there at Lebgasse 34? Was ist denn da drüben los in der Lebgasse 34? They've got a Friday night youth ministry service busting out the walls. Die haben da einfach am Freitagabend einen Jugendgottesdienst, da sind die Wände, ja, da ist einfach bummvoll. Sunday night is packed. Am Sonntagabend ist es bummvoll. Sunday morning is packed. Am Sonntagmorgen They've ist es voll. They've had to have a Saturday night service now. Sie müssten jetzt einen Samstaggottesdienst go einrichten. Go there on the weekend and it's just a non-stop celebration in the presence of Man God. Man geht dorthin am Wochenende. Das ist einfach eine ununterbrochene Anbetung von Gott. Why? Because there's people warum? Weil da gibt who es Leute, laboring in the Lord's vineyard. Die jetzt im Weinberg Gottes arbeiten. And when God calls us, und wenn Gott uns abruft, He's calling us beruft, to give us rest from our labor. Dann gibt er uns einfach eine Möglichkeit, uns von unseren Mühen zu erholen. Ruf yes, sie herauf, hol sie herauf. Let them enter into rest. Lass sie in ihre Ruhe eintreten. They're working so hard down there. Die arbeiten so schwer da. Oh yes, it's joyful. It's joyful. Ja, es ist mit Freuden. But 1 Corinthians 15:58. Aber 1. Korinther 15, 58 says, sagt, be steadfast. Seid beständig. Immovable. Und unverrückbar. How does it go from there? Always abounding in the work of the Lord. Und immer im Werk Gottes zunehmen. For your exhaustive labor in the Lord. Weil eure Mühe im Herrn, yeah, exhaustive, it's also eure erschöpfende, is Mühe, not in vain. Nicht vergeblich ist. It's not in vain. And when we break the sky, und wenn wir durch den Himmel da durchstoßen, who knows, someone in this room may be on their way to heaven tonight. Wer weiß, vielleicht ist jemand hier in diesem Raum, der heute Abend noch zum Himmel aufsteht. The angels got their orders. Die Engel haben ihre Befehle. They know who it is exactly. Sie wissen ganz genau, wer es ist. They're on their way down. Sie sind auf ihrem Weg herab. They're preparing a little get together. People are waiting near the gate already. Sie bereiten da etwas vor. Es warten die Leute People bereits da oben bei den Toren. Und die Leute wissen bereits Because davon. Because Psalm 48:14 says that God guides my steps even unto death. Bei dem Psalm 58:14 heißt es, Gott lenkt auch meine Schritte sogar bis in den Tod. And there's a gathering around the gates tonight because God knows somebody's coming home from this church. Es gibt da eine Versammlung bei den Toren, weil Gott eben weiß, heute Abend kommt jemand von dieser Angels Gemeinde. Angels are getting ready to descend. Und die Engel sind bereit, um hinabzusteigen. You're on your way home. Du bist auf deinem Weg nach you Hause have no unterwegs. Idea that this truck is going to run right into the tram. Und du hast aber überhaupt keine Ahnung, dass diese Lastwagen genau diese And Straßenbahn jetzt treffen wird. Bingo. Hallelujah. And you're on your way. Und du bist schon unterwegs. And here we are. We have a funeral next week. Und dann haben wir nächste Woche Everybody's weeping. Jeder weint. Everybody's broken hearted. Jeder hat ein gebrochenes But Herz. You have entered into a rest from your labor. Aber du bist eingetreten in diese Ruhe von deinem And the Holy Spirit says yes. Und der Heilige Geist sagt ja. So now's the time. Also jetzt ist die Zeit. We're still here. Wir sind noch da. We haven't been taken yet. Wir wurden noch nicht hinweggenommen. We still got time. Wir haben noch to Zeit. Enter into the labor of the Lord. Um in diese Mühen des Herrn einzutreten. A labor of love. Eine Mühe der Liebe. Let's be praying. Also beten wir, that we can have church service Saturday, Sunday and Sunday night. Dass wir Gottesdienste am Samstag, am Sonntag, in der Früh und am Abend haben können. We will get out of this building. Und dann werden wir dieses Gebäude hier verlassen. We will buy a piece of property. Und werden irgendwo ein eigenes Stück kaufen. And we will have a soccer field for the kids. Wir werden ein Fußballfeld haben für die Jungs. And sometimes for the adults. Und auch manches Mal für die Erwachsenen. Basketball court for the kids. Einen Basketballplatz für And die Kids. And sometimes for the adults. Manches Mal auch für die Erwachsenen. And a tennis court for the adults. Und einen Tennisplatz für die Erwachsenen. And sometimes for the kids. Und manches Mal auch für die Jugendlichen. Amen. Amen. So let's pray. Also beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. We pray for the church in Alma Ata. Wir beten für die Gemeinde in Alma Ata. And how sad it must be. Und wie traurig es dort sein muss. To not only lose the pastor, nämlich nicht nur den Pastor zu verlieren, the pastor's wife, sondern auch die Frau des and Pastors the child. Und das Kind. And Father, we know that you work all things to the good. Und Vater, wir wissen, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. We pray for miracles at the funeral. Wir beten einfach für Wunder beim Begräbnis. That many, many people would come to know you. Dass viele, viele Leute dich dort kennenlernen. And that revival even greater would break out. Und dass dort eine noch größere Erweckung ausbrechen möge. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Pastor Rob had told me about Pastor Dima this morning. Pastor Rob hat mir das erzählt von Pastor Dima heute in der Früh. And I couldn't remember. I remember the name. Und ich konnte mich nicht erinnern. Ich erinnere mich an den Namen. And then when you said it, I realized who it was. Und jetzt, wie du das gesagt hast, ist mir klar geworden, wer das war. And I just remembered seeing him in Bible College. Und ich erinnere mich, wie ich ihn im Bibelcollege gesehen habe. In Baltimore. I gave him rides. Und ich habe ihn da home. Mitgenommen nach Hause. Spent a little time with him. Habe auch gewisse Zeit mit ihm verbracht. And I just realized what a precious young man he was. Und mir ist einfach bewusst geworden, was für ein kostbarer junger Mensch das war. And boy, thank God there's a celebration going on in heaven. Amen. Und danke sei Gott, dass es eine Feier hier im Himmel gibt. 27 years ago I said goodbye to a brother of mine. 27 years ago, also vor 27 Jahren, I said goodbye to my closest brother. Da habe ich gesagt Auf Wiedersehen. He died. He was a believer. Und war Gläubiger. And it's amazing in light of what Pastor Rob so unbelievably shared. Und das ist wirklich erstaunlich, so wie es jetzt Pastor Rob eben mitgeteilt hat. I know now. Ich weiß jetzt, that his work was over. Dass seine Arbeit vorbei war. And because of his death, I got saved. Und wegen seines Todes bin ich errettet worden. So in reality, his work was over and my work just started. Das heißt, in Wirklichkeit, seine Arbeit war vorüber und meine Arbeit begann. And then, 15 years ago, I buried my mom and my dad. Und vor 15 Jahren habe ich meine Mutter und meinen Vater begraben. And then, unfortunately, about 10 years ago, I buried another brother. Und unglücklicherweise vor 10 Jahren habe ich einen anderen Bruder noch begraben. But more and more, it just what that does is gives you a tremendous eternal perspective. Aber was das alles bewirkt ist, es gibt eine ganz unglaubliche ewige Perspektive. And in light of that, that's where this it's amazing how this message just kind of goes so well with Pastor. Und es ist schon erstaunlich, wie genau diese Botschaft jetzt dazu passt. First though, I want to tell you as I was meditating this afternoon. Also zunächst einmal möchte ich euch sagen, worüber ich heute Nachmittag nachgesinnt habe. I am so honored to be in this pulpit. Ich bin so geehrt, hier in dieser Kanzel zu stehen. I am so honored to be here with you. Ich bin so geehrt, dadurch hier mit euch sein zu können. I am so honored to work with you and fellowship with you. Ich bin so geehrt dadurch, dass ich mit euch Gemeinschaft haben kann und mit euch arbeiten kann. And I have been blessed. Und ich wurde gesegnet. And I am just I was broken today. Ich war gebrochen heute. Realizing what this, what the work that's gone on here all these years. Dieses Werk hier erkennen, das all die Jahre hier passiert. And I've just was, what an honor and a privilege it is just to, I would never take this for granted, speaking in this pulpit. Und mir ist klar geworden, was für eine Ehre das ist und was für ein Privileg, hier in diesem Raum hinter dieser Kanzel zu stehen. So let's pray. Also lasst uns beten. Father, we thank you, Lord. Vater, wir danken dir, Herr. Because eternity is reality. Weil die Ewigkeit Realität ist. That our life truly is but a vapor. Und dass unser Leben wirklich nur ein Hauch ist. That our light affliction is but for a moment. Und dass unsere kleinen Bedrängnisse hier nur kurze Zeit wären. Lord, that our time with you for eternity is for eternity. Und dass unsere Zeit für, mit dir in der Ewigkeit für alle Ewigkeit ist. Thank you, Father. Danke, Vater. Lord, anoint these words. Herr, salbe diese Worte. We just thank you in Jesus' name. Amen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Okay, turn with me to Psalm 34. Blättert mit mir zum Psalm 34. We're going to look at one verse there. Wir wollen uns einen Vers dort ansehen. This psalm was written dieser Psalm, as David was older, wurde geschrieben, als David schon älter war. And David was looking back at his life. Und David hatte einen Rückblick über sein Leben gehalten. And he was just pondering all the things God had done. Und er hat über all die Dinge nachgesinnt, die er so gemacht hatte. And so the expositors bring out that he is recollecting on a very unique time in his life. Und bei den Auslegern lesen wir eben, dass er über eine sehr einzigartige Zeit seiner Zeit seines Lebens nachsinnt. It's actually kind of funny as he's looking back. Und das ist eigentlich sehr lustig, wie er hier zurückblickt. Because in the very beginning it says this about the psalm. Weil am Anfang heißt es über diesen Psalm. It says a psalm of David. Da heißt es ein Psalm Davids. When he changed his behavior before Abimelech. Als er sein Verhalten vor Abimelech veränderte. Who drove him away and departed. Als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. And as he's saying it, it's really interesting to me because he's probably thinking and laughing a little bit. Und für mich ist das wirklich interessant, wer ist vielleicht da so ein wenig mit Lachen gewesen, also unterwegs gewesen. Because God had delivered him one more time. Weil Gott hat ihn nochmals frei befreit. Hier. And he thought, you know, it could have gone either way in his life at that time. Und er hat gedacht, es hätte ja in beide Richtungen jetzt gehen können. So here he is thinking back and just kind of giggling with God. Und er denkt hier zurück und er scherzt da ein wenig fast mit Gott. So it's amazing when he says in verse 1, I will bless the Lord at all times. Also hier heißt es im Vers 2 erstaunlicherweise, den Herrn will ich preisen alle Zeit. His praise shall continually be in my mouth. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. So we think, God, look what you just thinking back. Boy, that was unbelievable, God, because you took a crazy situation. Es wäre so, als ob er jetzt sagen würde, oh Gott, schau doch mal, damals, da hast du eine ganz verrückte Situation hergenommen. And you delivered me. Du hast mich da befreit daraus. I didn't know what I was going to do. Ich wusste gar nicht, was ich tun hätte sollen. I thought for sure I was a goner. Ich habe mir gedacht, ich bin schon verloren. But Lord, I want to thank you again. Aber Herr, ich möchte nochmals Danke sagen. And thank you continually. Und ich möchte beständig Danke sagen. And then he says in verse 2. Und dann heißt es da im Vers 3. My soul shall make her boast in the Lord. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. The humble shall hear thereof and be glad. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. You know the amazing thing is about you and I as believers? Und wisst ihr, was so erstaunlich ist mit uns hier, ihr als Gläubige und ich? As God moves in our lives, wenn Gott in unserem Leben wirkt, and we see what he does, und wenn wir sehen, was er da tut, when the grace of God that's being preached from the pulpit, wenn die Gnade Gottes, die hier von der Kanzel gepredigt we wird, receive it and we apply it, und wenn wir sie empfangen und dann anwenden, and we believe it, und glauben, and that grace delivers us, und diese Gnade uns dann freisetzt, and releases us, und uns eben befreit, and it causes to do great and mighty things, und es uns dann einfach dazu bringt, großartige Dinge zu tun, things that we would never do, Dinge, die wir sonst niemals tun würden, like go out on the streets and share the gospel, zum Beispiel auf die Straße hinauszugehen und jemand das Evangelium mitzuteilen. When I was 18 years old, als ich 18 Jahre alt war, I never would have done that, hätte ich das niemals getan. I remember the first time Pastor Rob brought me soul winning. Ich erinnere mich an die erste Zeit, als mich Pastor Rob einmal mitgenommen hat zum Seelengewinnen. We went to this mall, Willowbrook Mall. Wir sind da in diese Geschäftszeile gegangen. And my knees were shaking. Oh my gosh. Und meine Knie, sie zitterten. I was so scared. Ich hatte solche Furcht. Especially because all the people there. Wegen all der Leute dort. A lot of them knew me before I was saved. Und zwar besonders, weil mich viele schon kannten, bevor ich errettet and wurde. And I was very self-conscious. Ich war mir sehr bewusst dieser Sache, sehr selbstbewusst. But the amazing thing is through the grace of God. Aber das Erstaunliche dabei, durch die Gnade Gottes. You know what the grace of God reveals to you and I? Wisst ihr, was uns die Gnade Gottes sagt? The song we sang tonight. Das Lied, das wir heute Abend gesungen haben. I can do all things through Christ. Ich vermag alles durch Christus zu tun. I can do all things from through Christ. Ich vermag alles durch Christus zu tun. I really can. Ich kann das wirklich. That's what the grace message delivers us to. Und dahin befreit uns die Gnadenbotschaft. And so what happens is as we become confident in who Christ is in us. Und was eben geschieht ist, wir werden sehr zuversichtlich, wer Christus ist in uns. The ungodly or maybe family or friends. Und die Ungöttlichen oder die Familie und Freunde might look at us and say, boy, are you proud? Die schauen uns vielleicht an und sagen, bist du vielleicht stolz? But you know what David says here? Aber wisst ihr, was der David hier sagt? He says, the humble shall hear me boast in the Lord. Er sagt, die Sanftmütigen, sie sollen mich immer wieder hören, dass ich mich im Herrn rühme. The ones that have gone through crazy situations themselves. Diejenigen, die selbst durch verrückte Situationen gegangen sind. The ones who understand. Diejenigen, die es verstehen. They will hear and they will be glad. Sie werden es hören und sie werden sich darüber freuen. And then David says to him, oh, magnify the Lord with me, verse 3. Und dann im Vers 4 sagt der David, erhebt den Herrn mit mir. And let us exalt his name together. Und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Let's all do it. Lasst uns das alle tun. And so we build each other up on our most holy faith. Und so bauen wir uns auf gegenseitig im allerheiligsten Glauben. As it says in Jude 20. So wie es in Judas 20 heißt. But this verse I want to jump down to because this really blessed me today. Aber nun möchte ich zu einem Vers weitergehen, der mich heute sehr gesegnet hat. But before I have to read this verse. This is a good verse 7. Aber bevor wir dorthin kommen, noch ein anderer Vers, der ist wirklich gut, Vers 7, also im deutschen Vers 8. The angel of the Lord encamps around them that fear him. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. And delivers them. Und er befreit sie. And I love this. This is the verse. O taste and see that the Lord is good. Und nun diesen Vers liebe ich. Da heißt es, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Blessed is the man that trusts in him. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Now turn with me to 1 Peter 2. Blättert mit mir zum 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Peter was writing to a fairly new church, young church. Petrus schreibt hier an eine ziemlich junge Gemeinde. But it's something we all can really look at. Aber das ist etwas, was wir alle auch anschauen sollten. And get blessed by. Und wodurch wir auch Segen erzielen können. But I remember one of the first in homiletics when we were in Bible college. Ich erinnere mich, als wir in der Homiletics-Klasse waren im Bible College. By the time we were in our last year in Bible college. Als wir da unser letztes Jahr hatten in dem Bible College. We would get a phone call. Da erhielten wir einen Anruf. From pastor's office. Aus dem Büro des Pastors. Matthew Strauss, is this you? This is Pastor Stephen's secretary. I'm calling you. Hier spricht die Sekretärin von Pastor Stephen. As soon as you hear it, you know what that's about. Sie haben sicher keine Ahnung, worum es jetzt geht. We want you to speak in homiletics class on Wednesday. Aber wir möchten, dass Sie in der Homiletics-Klasse am Mittwoch sprechen. In front of 500 people. Vor ca. 500 Leuten. So now automatically your heart goes into your mouth. Also dein Herz, das springt dir da gleich. You break out in a cold sweat. Also du bekommst Schweißausbrüche. And you really wish you never started Bible college. Und du wünschst dir, du hättest niemals begonnen in diesem Bible College. And that's when you really start praying and you pray that God is really hearing you. Und dann fängst du wirklich an zu beten und du betest, dass Gott dich hört. And I remember really just crying out to God. Und ich erinnere mich, ich habe da ausgerufen zu Gott. Knowing I had to do it. Ich wusste, ich musste das tun. I wanted to do it. Ich wollte es tun. But boy, I was afraid that God wasn't going to come through for me. Aber ich hatte Furcht, dass Gott da nicht durch mich hindurchkommt. And basically the message I spoke. Und im Grunde genommen die Botschaft, you never die ich da forget, gab, you never forget your first message. Du vergisst niemals deine erste Botschaft. Was on, oh, taste and see that the Lord is good. Da ging es um das, nämlich siehe, wie gütig der Herr ist. But this is the question I asked then. Aber diese Frage stellte ich damals. And this is the question I asked tonight. Und diese Frage stelle ich auch heute Abend. What have you been eating lately? Was hast du denn unlängst erst gegessen? What have you been eating lately? Was hast du gegessen unlängst? Now in 1 Peter chapter 2. 1. Petrus 2, it says in verse 2, da heißt es in Vers 2, as newborn babes, und seid wie neugeborene Kinder, desire the sincere milk of the word, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, that you may grow thereby, damit ihr durch sie wachse. And in verse 3, this if really doesn't belong there. Und in Vers 3, das, because in reality, what he's saying, was er hier in Wirklichkeit sagt, is that you have tasted, you have seen, ihr habt das ja geschmeckt und ihr habt das gesehen, that the Lord is gracious, dass der Herr gütig und gnadenvoll ist. You've heard the word, ihr habt das Wort gehört, you rejoice in it, ihr habt euch darin erfreut, you got saved, ihr wurdet errettet, you're walking with God, ihr geht mit Gott. Don't stop. Hört nicht auf damit. Continually continue to receive the word. Fahrt fort darin, das Wort aufzunehmen. But realize in verse 3, this is the most important thing. Aber erkennt an, dass das Wichtigste da steht im dritten Vers. Paul had this problem because the Judaizers kept on coming in and trying to bring the people back into legalism. Paulus hatte dieses Problem, die Judaisierer, sie versuchten die Leute immer wieder zurückzubringen in den Legalismus, in die Gesetzlichkeit. Don't ever forget that the Lord is gracious. Vergesst niemals, dass der Herr gütig ist. Don't ever forget it's the precious promises that are the most important thing. Vergesst niemals, dass es die kostbaren Verheißungen sind, die am wichtigsten sind. That God gives us a continual feast. Und dass uns Gott ein beständiges Fest einrichtet. Because what happens is so many times people start out in that excitement. Weil was so oft geschieht ist, die Leute beginnen mit großer, ja, mit großem Einsatz, mit großer. Ja. And that simple gospel is no after a while is no longer simple. Aber dieses einfache Evangelium ist nach einer kurzen Zeit nicht mehr länger einfach. And they start feeding on the wrong things. Und sie beginnen sich mit den falschen Dingen da zu füttern. Pastor Stevens preached a message a couple years ago. Vor einigen Jahren hat Pastor Stevens eine Botschaft gepredigt. And he said it's very important to understand. Und er hat gesagt, es ist sehr wichtig zu verstehen, that we are never to internalize our problems. Dass wir unsere Probleme niemals verinnerlichen sollen. We are only designed to internalize the word of God. Wir sind nur dazu geschaffen, das Wort Gottes zu verinnerlichen. Because as we internalize the word of God, weil wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen, then the word of God comes out of us. Dann kommt auch das Wort Gottes aus uns wieder heraus. When we go through the trial, Wenn wir dann eine Versuchung durchmachen, and we get squeezed, wir werden da ein wenig gequält. The promises of God come jumping out at us. Dann kommen die Verheißungen Gottes wieder zum Vorschein. And they speak to us. Und sie sprechen zu uns. That's what Colossians 3:16 is all about. Und darum geht's auch im Kolosser 3:16. Turn with me there real quick. Blättert kurz dorthin mit mir. Because I love what Kenneth Weiss said about this portion. Ich mag, was der Kenneth Weiss über diese Sache hier sagt. Colossians 3:16. Kolosser 3:16. It says, let the word of Christ, da heißt es, lasst das Wort des Christus dwell in you richly, reichlich in euch wohnen, in all wisdom, in aller Weisheit, teaching and admonishing one another, lehrt und ermahnt euch gegenseitig, in psalms and hymns, mit Psalmen, Lobliedern and spiritual songs, und geistlichen Liedern, singing with grace in your heart to the Lord, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Kenneth Weiss said this about that verse. Und Kenneth Weiss sagt dazu Folgendes. Just as if you go to a different country and you learn a language. So wie wenn du in ein neues Land, in ein fremdes Land gehst und dort die Sprache erlernst. Because that's the language they speak. Weil eben das die Sprache ist, die dort gesprochen wird. And the only way you can communicate is to understand that language. Und die einzige Art und Weise, um dort zu kommunizieren, ist es eben diese Sprache zu verstehen. Kenneth Weiss said that the Word of God. Und Kenneth Weiss sagt dazu, das Wort Gottes. Is the language that God speaks to the believer. Ist die Sprache, die Gott mit den Gläubigen spricht. It's what He speaks back to us. Das ist das, was uns zurückgibt in seinen Worten. I have to share this. I was thinking about this afternoon. Und ich habe heute Nachmittag über Folgendes nachgedacht. 20 years ago, vor 20 Jahren, I used to have a little side business. Da hatte ich ein kleines Nebengeschäft. And I would repair chimneys on roofs. Und ich habe so Rauchfänge und Schornsteine repariert. And one day I was on this beautiful farmhouse. Und eines Tages war ich auf diesem wunderschönen Haus oben in Maynard, Mass. In Maynard, Massachusetts. Massachusetts. In America. And it was here, of course, right? And it was up on this beautiful hill. Das war so schön gelegen auf diesem wunderschönen Hügel. And I'm looking down because I'm on the top of the hill, on top of the house. Und ich war da ganz oben am Hügel und auf diesem Dach dieses Hauses. And I saw the whole layout of this farm. Und ich habe die ganze Weite dieses Bauernhofes dort now gesehen. Now the man who owned the farm. Und der Besitzer dieses Hofes. Never married, lived by himself. Er lebte allein, war unverheiratet. And he was retired. Und er war bereits in Pension. But I could see where all his buildings were because I could see the foundations. Aber ich konnte all die Gebäude sehen. Ich konnte die Grundmauern dort sehen. So at lunchtime I went downstairs. Also eines Tages bin ich da hinunter. I had lunch with this old Swedish gentleman. Und ich bin dann zu Mittag gesessen mit diesem alten schwedischen Mann. And he showed me all around his house. Und er hat mich da durchgeführt durch seine Häuser. The house was impeccable. Das Haus war wunderbar. And in the master bedroom, und im Schlafzimmer, was this huge school alarm. You know, with the big hammer on it. Da gab es diese riesige Schulglocke, so eine große with a bell on it. Eine Glocke, ja. Big. Riesig. What's this? Ich habe gefragt, was ist das? He says, well, I grew tomatoes. Und er hat gesagt, ich habe Tomaten gezüchtet. He said he had the best tomatoes in all of Boston. Er hat gesagt, ich hatte die besten Tomaten in ganz Boston. And he had two crops a year. Und zwei Ernten pro Jahr. Winter crop and summer crop. Eine Winterernte und eine Sommerernte. And the winter crop was all in greenhouses. Und die Winterernte war nur in Glashäusern. And he used to have these big furnaces. Und er hatte so große heaters. Höfe? Ja. And he had to keep those things going. Also, und er musste schauen, dass die immer all brennen. Winter long. Den ganzen Winter. Because if at any time that heater went down, weil wenn zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Ofen da ausgegangen wäre, and his crops froze, und eben seine ganze Saat da he'd lose everything wäre, he worked for. Hätte er alles verloren, wofür er arbeitete. And I said, did it ever happen? Und ich habe ihn dann gefragt, ist das jemals geschehen? He said no, but it came close one time. Und er hat gesagt nein, aber einmal war es sehr knapp. He said one morning, 2 o'clock in the morning. Er hat gesagt einmal in der Früh, 2 Uhr in der Früh war in es. In February. Im Februar. It was below zero. Da war es unter den Nullpunkt. The alarm went off. Und da ist die Alarmanlage ausgefallen. 2 o'clock in the morning, he goes running out and trying to fix the furnace. Und 2 Uhr in der Früh war es. Ich habe versucht, den Ofen zu richten. And he watches the thermometer going down. Und er sieht, wie die Temperatur sinkt. Going down. Sinkt. 10 degrees. 10 Grad. He's looking at it, he's working harder, trying to fix it. Und er versucht das noch zu reparieren und arbeitet noch schneller. Er schlägt schon dahin und 8 degrees. 8 Grad nur mehr. 5 degrees. 5 Grad nur mehr. 3 degrees. 3. Now he said if it gets down to 2 above 0, und wenn es 2 unter 0 fällt, the plants will freeze, the tomatoes freeze. Dann würden eben die Tomatenpflanzen no erfrieren. At 3 degrees. Und bei 3 Grad, he got it going. Da hat er es geschafft. But this is what he said to me. Er hat dann zu mir gesagt, he said that year, er hat gesagt, in diesem Jahr, I had the best crop of tomatoes ever. Da hatte ich die beste Tomatenernte. They were the sweetest tomatoes I ever grew. Das waren die süßesten Tomaten, die jemals gewachsen sind. He said that trial, er hat gesagt, in dieser Versuchung, in dieser Mühsal, was a shock to the tomato plant. Das war ein Schock für die Tomatenpflanzen. And somehow something happened and they were never better. Und irgendwas ist da geschehen und sie waren niemals besser danach. Und er hat da wirklich eine Auszeichnung bekommen für diese Tomaten. The amazing thing is as we receive the word of God, und das Erstaunliche dabei, wenn wir das Wort Gottes empfangen und es verinnerlichen, and we internalize the precious promises, und wir diese kostbaren Verheißungen verinnerlichen, the circumstances and the trials will come, und die Umstände und Versuchungen, sie werden kommen. But all it does is makes the word of God sweeter in our lives. Aber alles, was das bewirkt, ist, das Wort Gottes wird noch süßer für uns im Leben. It just makes us, as we share with others, es macht uns so, wie wir es eben anderen so auch mitteilen, much sweeter. So viel süßer. So we might not understand why we're going through this crazy situation. Also vielleicht verstehen wir nicht, warum wir diese verrückte Situation da durchmachen, nahe am Tode sind. But all it is revealing what's been put in us. Aber alles, was das offenbart ist, was ist in uns hineingelegt worden? And then the word of God becomes more precious. Und das Wort Gottes wird noch kostbarer. I want to just share these two verses and we're going to close. Zwei Verse noch und dann wollen wir abschließen. Psalm 143, verse 8. You don't have to turn there. Psalm 143. It says, "Cause me to hear thy loving kindness in the morning, O God." Da heißt es, bring mich dazu, deine Güte in der Frühe zu erfahren. Because it's in you I trust. Weil in dich vertraue ich. Psalm 40, verse 11. Und Psalm 40, Vers 11. Lord, let your loving kindness continually preserve me. Herr, lass deine beständige Güte mich immer wieder beschützen. Every word that we read. Und jedes Wort, das wir lesen. Internalize the word. Versucht es zu verinnerlichen. Don't internalize your problems. Verinnerlicht nicht eure Probleme. Keep them far away. Versucht sie fernzuhalten. Psalm 55:22 says to give them to the Lord. Im Psalm 55:22 heißt es, wir geben sie dem Herrn. We can't handle them. Also wir sollen sie nicht aufnehmen, wir können nicht damit umgehen. Your past is too big of a burden to deal with. Und für deinen Past ist es auch eine zu große Last, um damit umzugehen. Stop internalizing it. Hört auf, ja, Past, pardon. Also die Vergangenheit ist eine zu große Sache für euch. Internalize what the word of God says. Versucht das Wort Gottes zu verinnerlichen. That you are complete in him. Nämlich, dass ihr völlig und vollständig seid in ihm. You are precious to him. Dass ihr kostbar seid für ihn. You are perfect in und dass ihr vollkommen seid in seinem Anblick. You are his bride. Ihr seid seine Braut. You are his lover. Ihr seid die Geliebte des Herrn. You are his friend. Ihr seid die Freunde des Herrn. That's what he asks us to internalize. Und das möchte er, dass wir verinnerlichen. As we do that, und wenn wir das tun, then when the trial comes, wenn dann die Versuchungen kommen, that's what comes out. Dann wird das zum Vorschein gelangen. And it reveals what we've been eating. Und es wird offenbar werden, was wir verzehrt haben vorher. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because we have tasted and we have seen. Weil wir haben geschmeckt und haben gesehen. Lord, you are gracious. Du bist gnädig und gütig. You are sweet to the taste. Du bist ganz süß, ja. Lord, we just pray. Wir beten, Herr. Give us, as it says in Matthew 5. Gib uns, so wie es in Matthäus 5 heißt, a continual hunger. Einen beständigen Hunger. Because we're blessed when we hunger and thirst after you. Weil wir gesegnet werden, wenn wir hungern und dürsten nach dir. Because your promise is you will fill us. Weil durch deine Verheißungen wirst du uns erfüllen. And Father, I just pray your blessing on your people tonight. Und Vater, ich bete für den Segen für deine Leute heute Abend. As we go through the rest of the work week. Wenn wir die Arbeitswoche hier noch weiter. And Father, we pray that this church would just pack out. Und ich bete, Vater, dass diese Gemeinde wirklich ganz voll ist. And we'd have this amazing problem here. Und das wird dieses erstaunliche Problem hier. Too many people. Zu viele Leute. Too small a room. Und zu kleine Räume. Father, that we have to have more service at times. Sodass mehr Gottesdienste eingerichtet werden müssen. We just thank you and praise you. Wir danken dir und wir preisen dich. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen.